An diesen Worten, aber mehr noch am Klang der Stimme, erkannte der Sohn des Kaisers, dass diese beiden nicht der Erde angehörten. Sie waren Nachtgespenster oder Dämonen. Er hatte in jenen Tagen noch die Kühnheit und Unbekümmertheit der Jugend, aber dennoch befiel ihn Angst. Er wäre jetzt gerne weit weg gewesen, doch er wollte um alles in der Welt die beiden nicht merken lassen, wie es um ihn stand. Und so tat er, als hielte er sie noch immer für Menschen von Fleisch und Blut und fragte, woher das viele Geld käme. »Du wirst es«, sagte der eine, der schon vor dem gesprochen hatte, »dereinst erfahren, wenn du es noch nicht weißt, du Erstgeborener und Erbe der drei Kronen, dass das Gold dem Feuer entspringt, Silber der Luft, das Kupfer dem Wasser.« »Und wem gehört es? Für wen hütet ihr es?« fragte der Sohn des Kaisers weiter, und er bemühte sich, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. »Das alles«, lautete die Antwort, »ist für einen aus dem verfolgten Stamm bestimmt, für den Mordechäus Meißel, deinen künftigen Kammerknecht.« Und der andere, der bis nun geschwiegen hatte, wiederholte mit einer Stimme, die noch furchtbarer klang als die des ersten, »für den Mordechäus Meißel, deinen Kammerknecht.« Des Kaisers Kammerknechte, so wurden in jenen Tagen die Prager Juden genannt. Und in dem jungen Erzherzog überwog für einen Augenblick der Verdruss die Angst. Er verzog den Mund. »Soll denn alles einem Juden gehören?« rief er. »Das gilt nicht. Ich will auch meinen Teil.« Und um sich selbst seinen Mut zu beweisen, nahm er von dem silbernen Haufen, der ihm zunächst lag, einen Taler. Der trug auf der einen Seite das Bildnis seines Vaters und auf der anderen das Landeswappen, den böhmischen Löwen. Der Schweigsame von den beiden Dämonen, der Furchtbare und Starke, hob drohend seine Stange, doch der andere fiel ihm in den Arm. »Du Zornmütiger, was tust du?« rief er ihm zu. »Du weißt, es steht geschrieben, der Zornmütige ist dem Götzendiener gleich.« Dann wandte er sich an den Sohn des Kaisers. »Behalte den Taler, behalte ihn nur«, sagte er. »Du wirst nicht Glück noch Frieden haben, bis er nicht in den Händen dessen ist, für den er bestimmt ist.« Im nächsten Augenblick war alles verschwunden. Die Männer, die Lichtung, die drei leuchtenden Haufen und der Sohn des Kaisers stand allein im dunklen Tannenwald. Jetzt gab er sich keine Mühe mehr, seine Angst zu unterdrücken. Er lief und stolperte über Steine und Baumwurzeln, ein Ast riss ihm den Hut vom Kopf, sein Mantel blieb im Buschwerk hängen. Als er sein Pferd gefunden hatte, wurde er ruhiger. Er führte es in die Richtung, die ihm gewiesen worden war, und eine kurze Weile später kam er auf den Weg, der nach Benatek führte. Aber erst, als er wieder zu Pferd saß und dahin ritt, merkte er, dass er den entwendeten Taler noch immer in der Hand hielt. Am nächsten Tag erhielt der junge Erzherzog die Nachricht, dass sein geliebtester Herr Vater, der Kaiser, in der Prager Burg an einem Fieber erkrankt sei. Er machte sich sogleich auf den Weg zurück nach Prag, da stürzte sein Pferd und zerschlug sich ein Bein. Er setzte seine Reise in einem Bauernfuhrwerk fort, da brach dem Wagen die Achse. Und als er nach mancherlei anderen Zufällen und Behinderungen endlich in die Prager Burg kam, da empfing ihn sein Herr Vater, seines verspäteten Eintreffens wegen, mit harten und zornigen Worten, drehte sich zur Wand und wollte auf keine Entschuldigung hören. Aber das war nicht alles. Während seiner Abwesenheit war in einem von den Zimmern, die er in der Prager Burg bewohnte, ein Brand entstanden, der hatte ihm seinen schönsten flandrischen Teppich, ein Geschenk des spanischen Königs, verdorben. Auch war sein Lieblingshund, ein kleines spanisches Windspiel, Graumännlein genannt, aus der Burg entlaufen und trotz allem Suchen nicht wiedergefunden worden. Der junge Erzherzog wusste wohl, woher all dies Missgeschick über ihn kam. Er durfte den entwendeten Taler nicht länger behalten. Er musste ihn in die Hände des Mannes gelangen lassen, für den er bestimmt war. Einer von den beiden Leibärzten des Kaisers war ein getaufter Jude. der aus Kandia in Griechenland auf die Prager Burg berufen worden war. Der kannte alle Judengemeinden in der Levante, in Italien und Deutschland, stand auch trotz der an ihm vollzogenen Taufe mit den Prager Juden in Relation. Den fragte der junge Erzherzog nach dem Mordechäus Meißel. Der Arzt strich sich den Bart und dachte lange nach. Dann fragte er, wo dieser Jude lebe und von welchem Handel oder Gewerbe er sich nähre. »Ich mein, er ist ein großer Zauberer und Alchemist, hat in der unsichtbaren Welt auch große Gewalt, lebt hier im Land«, sagte der Sohn des Kaisers. Der Arzt schüttelte den Kopf. Er kannte keinen Mordechäus Meißel, hatte diesen Namen auch nie gehört. Nun entsandte der junge Erzherzog zwei seiner Diener ins Judenquartier, die sollten nach dem Mordechäus Meißel Umfrage halten. Sie kamen zurück, hatten nichts erfahren. Einer von ihnen hatte ein Übriges getan und war bei des Kaisers Fiskalen und Pfennigschreibern gewesen, die alle Steuern und Abgaben der Prager Juden in ihren Büchern vermerkten. Aber auch die wussten nichts von einem Mordechäus Meißel. Da nun der Sohn des Kaisers den Mordechäus Meißel nicht aufzufinden vermochte, entschloss er sich, ein Spiel mit der Vorsehung zu wagen und die Macht der Bestimmung auf eine Probe zu stellen. Durch ein fast immer verschlossenes Pförtchen, zu dem er sich den Schlüssel verschafft hatte, verließ er eines Abends ungesehen die Burg und ging den Ratschin hinunter und auf die steinerne Brücke. Dort stand er eine Weile und blickte den Fluss hinab. Und dann beugte er sich über die Brüstung und ließ den Taler aus seiner Hand gleiten. Er meinte, der werde nun für immer in den Wellen verschwinden. Aber just in diesem Augenblick kam unter dem Brückenbogen ein kleines Fischerboot hervor, und der Mann, der darin saß, ließ das Ruder fahren, griff sich an den Kopf und begann wild zu fluchen, denn er glaubte, irgendwer habe mit einem Stein nach ihm geworfen. Dann fiel sein Blick auf den Taler, der im Lichtkegel der Bootslaterne zu seinen Füßen lag. »Das hat die göttliche Providenz getan«, flüsterte der Sohn des Kaisers und legte die Hand an sein Herz, das heftig pochte. Er wusste, dass der Taler nun seinen Weg angetreten hatte, und vielleicht musste er durch viele Menschenhände gehen, ehe er an sein Ziel gelangte. Und er musste ihm auf diesem Wege folgen, denn sonst fand er seine Ruhe nicht wieder, und den Mann im Boot durfte er nicht aus den Augen verlieren. Der Mann im Boot hatte inzwischen den Taler aufgehoben. Er besah ihn umständlich, dann machte er ein paar Ruderschläge, besah ihn von Neuem, warf ihn zu Boden, um am Klang seine Echtheit zu prüfen, hob ihn wieder auf und ließ ihn, nachdem er sich nach allen Seiten umgeblickt hatte, in der Tasche seines Mantels verschwinden. Der junge Erzherzog ging nun eilig die Brücke hinab und über den Kreuzherrnplatz und dann am Moldauufer weiter, und gleich hinter der Mühle fand er seinen Mann. Der hatte das Boot an einem Pflock gekettet und unter der Ruderbank einen Eimer mit Fischen hervorgeholt, und mit dem Eimer in der einen und der Bootslaterne in der anderen Hand ging er langsam die Bethlehemgasse hinauf. Vor einem kleinen Hause, dessen Seitenfront an einen Garten stieß, blieb er stehen, stellte die Laterne auf die Erde und wollte eben den Klopfer an der Haustür in Bewegung setzen, als aus dem Schatten der Gartenmauer ein Mann hervortrat und ihn am Arm fasste. »Was trägst du da, Fische?« fragte er kurz und in einer herrischen Manier, und dann sagte er wie einer, der gewohnt ist, dass man seine Wünsche für Befehle nimmt: »Ich brauche deinen Mantel, deinen Hut und diesen Eimer da mit den Fischen.« »Ja, geh der Herr zum Teufel und mich lasse er in Frieden«, brummte der Fischer ganz verdutzt und machte seinen Arm los. Statt aber zum Teufel zu gehen, griff der Herr in die Tasche, holte etliches Geld hervor und drückte es dem Fischer in die Hand. Der besah sich beim Schein der Laterne, was er da bekommen hatte. Dann sagte er mit einem vergnügten Lachen: »Euer Gnaden, noch einen Dukaten, und ich will euer Gnaden auch meinen Rock, mein Hemd und meine Hosen geben, wenn es euer Gnaden Spaß macht, und nach Hause gehen, so wie mich Gott erschaffen hat.« Er übergab dem Fremden seinen Mantel, der schlecht und abgenützt war und dazu noch erbärmlich nach Fischen roch, seinen Hut, der nur noch aus einer breiten Krempe bestand, und den Eimer mit den Fischen. Dann nahm er seine Laterne, wünschte dem Herrn Gesundheit nebst allem Wohlergehen und verschwand hinter der nächsten Ecke. In seiner Freude über das empfangene Geld hatte er nicht an den Taler gedacht, der in der Tasche seines Mantels verblieben war. Der Fremde hing sich den Mantel um, zog das, was von dem Hut vorhanden war, tief in seine Stirne, griff nach dem Eimer und klopfte an die Tür. Der Dienstmagd, die ihm öffnete, sagte er, er brächte die bestellten Fische. Sie ließ ihn eintreten, und er ging mit ihr die Treppe hinauf, und oben stand eine recht hübsche junge Frau, die hielt sich ein Tüchlein vor die Nase, als sie den vermeintlichen Fischer kommen sah. Der bog die Hutkrempe ein wenig nach oben und blinzelte der Dame zu, und sie erkannte ihren Liebhaber, der sich auf diese Art Eintritt in ihr Haus verschafft hatte, ohne dass das Gesinde etwas merkte. Die junge Frau schickte die Magd sogleich mit den Fischen in die Küche, und wie sie nun miteinander allein waren, flüsterte er ihr zu, er habe seit Tagen an nichts anderes gedacht, als wie er zu ihr gelangen könne, aber verdammt der Fischhändler, sein Mantel rieche so übel, dass es nicht zu ertragen sei. Und sie drückte und presste seine Hand und zog ihn mit sich in die Schlafkammer, und sie verbrachten die Nacht miteinander. Der junge Erzherzog hatte mit angesehen, wie der Mantel und mit ihm der Taler in andere Hände übergingen. Er hatte dann den Mantel im Haus verschwinden sehen, und nun wartete er darauf, dass er wieder zum Vorschein käme. Er ging auf und nieder, er wurde müde, und die Stunden schlichen so langsam dahin. Gegen Morgen, als es zu dämmern begann, sah er den neuen Besitzer des Mantels, der sich mit den Beinen voran aus einem Fenster schwang, dann mit beiden Händen den dicken Ast eines Birnbaums ergriff und von Ast zu Ast sich schwingend sich hinabließ, bis er zuletzt wie eine reife Birne auf den Rasen fiel. Für einen Augenblick zeigte sich eine junge Frau im Nachtgewand am Fenster und warf dem Besitzer des Mantels eine Kusshand und den Mantel nach. Die Kusshand erreichte ihr Ziel. Der Mantel verfing sich in den Zweigen des Birnbaums. Der Besitzer des Mantels richtete sich auf, erklomm mit ziemlicher Anstrengung die Gartenmauer und sprang nach einigem Zögern und Überlegen hinab. Unten angelangt, rieb er sich sein Knie und tastete nach seinen Knöcheln, und dann machte er sich, einen Fuß leicht nachziehend, rasch davon. Der Mantel blieb im Geäst des Birnbaums hängen, roch übel und bauschte sich im Wind. Der junge Erzherzog zweifelte nicht daran, dass der Mantel bald wieder einen neuen Herrn finden werde, und wirklich, nicht lange hernach kam ein mit Weinfässern schwer beladener Wagen dahergefahren. Als der Fuhrmann den Mantel im Geäste des Birnbaums hängen sah, fuhr er ganz dicht an die Gartenmauer heran, hielt an und holte ihn mit seinem Peitschenstiel herunter. Dann warf er ihn hinter sich auf die Weinfässer und fuhr weiter. Und der Sohn des Kaisers folgte dem Wagen nach. Er hatte nicht gar lang zu gehen. Vor einer Herberge auf dem kleinen Ringplatz blieb der Wagen stehen, die Weinfässer wurden mit viel Lärm abgeladen, die Pferde in den Stall geführt, der Wagen kam in den Schuppen. Der Fuhrmann nahm den Mantel und ging hinüber ins Judenquartier und in der breiten Gasse, die aber auch nur ein enges, wenngleich sehr belebtes Gässlein war, trat er in den Laden eines Altkleiderhändlers. Der Juden fremdartige Gesichter und absonderliche Gebärden, ihr geschäftiges Treiben und dass er da von der Menge hin und her gestoßen vor einem Trödelladen stand, das alles erschien dem Sohn des Kaisers wie ein wirrer Traum. Oben auf der Burg hatte man sein Verschwinden sicherlich schon entdeckt. Und nun war alles in Bewegung, um ihn aufzufinden. Aber hier, im Judenquartier, suchte ihn keiner. Er verfluchte die Stunde, in der er, nur von seinem Vorwitz beraten, den Taler an sich genommen hatte. Er war übernächtigt, müde, hungrig. Es war ihm elend zumut. Aber er durfte nicht fort, er musste bleiben und sehen, wohin der Taler lief. In einer wandernden Garküche, deren es viele in den Judengassen gab, kaufte er sich ein gesottenes Ei, einen Apfel und ein Stücklein Brot. In der lärmenden Gasse wollte er nicht länger stehen und warten, und so trat er in den Trödelladen ein. Der Altkleiderhändler, der den Mantel in der Hand hielt, indes der Fuhrmann auf ihn einsprach, warf einen Blick auf den Neueingetretenen, und mit diesem einen Blick hatte er den Wert seines Hutes, seiner Halskrause, seiner Kleider und ihres Aufputzes und seiner Schuhe abgeschätzt und zugleich festgestellt, dass dieser Besucher seines Ladens nicht um zu kaufen oder zu verkaufen gekommen war, sondern aus einem anderen, noch nicht ersichtlichen Grund. Und er fragte ihn, womit er ihm zu Diensten sein könnte. Der junge Erzherzog erbat sich die Gunst, hier im Laden ein wenig zu rasten und sein Frühstück verzehren zu dürfen. Er sei, sagte er, die ganze Nacht auf den Beinen gewesen und habe noch einen weiten Weg vor sich. Dann ließ er sich, nachdem er ein paar Schuhe und einen Gürtel beiseite geschoben hatte, auf eine Bank, die an der Wand stand, nieder und zog das Ei und das Brot hervor. Der Altkleiderhändler wandte sich wieder dem Mantel und dem Fuhrmann zu. »Was soll ich mit ihm?« fragte er, und dabei drehte und wendete er den Mantel hin und her und deutete mit dem Finger auf die Flicken und Löcher. »Ich habe den Laden voll von solcher Ware, die nicht abzusetzen ist.« »Aber 12 Pfennige ist er dennoch wert«, meinte der Fuhrmann. »Einen Mantel braucht jeder, und wenn das Geld zu einem neuen nicht reicht, so kauft er einen alten.« »Aber nicht solch einen«, wendete der Altkleiderhändler ein, »solch einen kauft keiner. Heute, wo auch die Schreiner und die Bürstenbinder gefütterte Mäntel mit geschlitzten Ärmeln tragen wie die Edelleute.« 12 Pfennige ist er dennoch wert«, redete ihm der Fuhrmann zu. »Mögen ihn auch die Bürstenbinder und die Edelleute nicht kaufen, so kauft ihn doch der geringe Mann.« Der Altkleiderhändler begann mit kummervoller Miene von Neuem den Mantel hin und her zu wenden. »Er taugt nicht zu Kiddusch und nicht zu Havdolot«, erklärte er. Und damit wollte er in der Judenredeweise sagen, dass der Mantel zu gar nichts nütze sei. »Er ist wert ein ausgeblasenes Ei. Er ist eines Fischers Mantel, und der Fischgeruch ist nicht aus ihm herauszubringen.« »Er mag eines Fischers Mantel sein«, gab der Fuhrmann zu, »ist aber dennoch«, er überlegte ein wenig, 10 Pfennige wert.« 8 Pfennige, euer Gestrengen«, sagte jetzt der Trödler und zählte ihm das Geld auf den Tisch. 8 Pfennige, ich verliere bei dem Handel. Aber weil ihr es seid und weil es das erste Geschäft ist, das ich heute mache, und damit ihr ein andermal wiederkommt.« Der Fuhrmann strich nach einigem Murren und Zögern die 8 Pfennige ein und stampfte zur Tür hinaus. Der junge Erzherzog, der auf der Bank saß und das Brot und das Ei verzehrte, war sehr zufrieden, dass der Handel so ausgegangen war, denn er hatte befürchtet, der Fuhrmann werde das Geld zurückweisen und mit dem Mantel davongehen, und dann wäre es aus mit seiner Rast gewesen, und er hätte, so müde er auch war, dem Taler in des Mantels Tasche noch weiter folgen müssen. Der Händler warf den Mantel zu einem Haufen alter Kleider, der in einem Winkel lag. Der junge Erzherzog holte ein Messerchen aus der Tasche hervor und begann, seinen Apfel zu schälen. Und während er damit beschäftigt war, kam ein Mann, allem Anschein nach ein Schreiber, in den Laden und begehrte, einen schwarzen Tuchrock mit Messingknöpfen und gepufften Ärmeln zu kaufen. Der Trödler holte etliche solche Röcke von den Schragen und pries sie dem Schreiber an. Doch dem war keiner recht. Der eine war zu lang, der andere zu eng. Bei diesem war das Tuch zu grob, bei jenem der Preis zu hoch. Und nach vielem Hin- und Herreden und nachdem der Trödler in seinem Eifer so weit gegangen war zu beschwören, der Herr Oberst Burggraf selbst trüge, wenn er in die Altstadt käme, keinen Rock von auch nur halb so feinem Tuch, verließ der Schreiber den Laden, ohne dass sie handelseins geworden wären. »Ihr treibt da scheint es ein recht missliches Gewerbe«, bemerkte der junge Erzherzog und biss in seinen Apfel. »Ein missliches Gewerbe, das ist das rechte Wort«, stimmte ihm der Altkleiderhändler bei, »und voll Sorgen und Plage. Auf 12 die Feilschen kommt einer, der kauft. Viel Schaden tun uns auch die Händler, die ohne Schragen an den Markttagen vom Arm weg die Ware verkaufen, die verderben die Preise. Auch sind wir wieder die Billigkeit mit Steuern beschwert, und darüber ließe sich so viel sagen wie über den Auszug aus Ägypten. Das Schlimmste aber ist, dass man uns nicht vergönnt, unser Gewerbe in der Christenstadt zu treiben.« »Oho, läuft's da hinaus?« dachte der künftige Kaiser bei sich. »Bleib du nur in deiner Judenstadt, sonst gäbe es Unruhe und Beschwernis statt Ordnung und gutem Frieden.« Und laut sagte er, um den Altkleiderhändler zu beschwichtigen, ein Sprüchlein her, das er des Öfteren von einem seiner Diener oben auf der Burg gehört hatte. »In der Welt ist viel Pein, ein jeder findet die Sein. Du musst dich getrösten zu jeder Frist, dass du gesund und bei Kräften bist.« »Ja, gesund bin ich, gelobt sei der Name«, sagte der Altkleiderhändler. »Zum Kranksein gehört Zeit, und die habe ich nicht. Aber das weiß ich, dass dieses Gewerbe mir zu Buße meiner Sünden auferlegt ist.« »Nein, nicht zur Buße eurer Sünden, sondern weil ihr, wie ich Ursache hab zu glauben, vom Stamme Ruben seid«, klärte ihn der junge Erzherzog auf. »Denn die vom Stamme Ruben haben, so hat man mich in Spanien gelehrt, um den Rock und den Mantel unseres Heilands gewürfelt. Und darum ist ihren Nachfahren auferlegt, dass sie zeitlebens mit alten Kleidern Handelschaft treiben müssen und nichts anderes damit gewinnen können als Sorge und wiederum Sorge und Mühe und Plag.«